Ich will. Ich will. Ich will. Seht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.